Herren aus der jüngsten Schaffen von Dietlen. Insgesamt 23 Mal wird an diesem Abend in der Halle de la Chaise in Differlingen der Applaus für die Kandidaten aufbranden. Denn der bevölkerungsreiche Süden, das alte luxemburgische Stahlbecken, entsendet 23 Abgeordnete in die 60 Sitze zählende Abgeordnetenkammer. So viele wie kein anderer Wahlbezirk. Hier im Süden kämpfen die besten Köpfe des Landes um die Gunst der Wähler. Auf Platz 1 der CSV, der christlich-sozialen Volkspartei, steht Regierungschef Jean-Claude Juncker. Spitzenkandidat, der gemeinsam mit den konservativen regierenden Sozialisten ist der amtierende Außenminister des Landes, Jean Asselborn. Er redet an diesem Abend viel vom starken Staat. Den politischen Gegner schont er. Das ist typisch für Luxemburg. Wir wissen, dass wir die Weltrevolution nicht von hier ausrufen können. Und hart uns angehen untereinander, glaube ich, war nie unsere Sache. Ist vielleicht schade, aber das ist eben luxemburgisch. Zwei Tage vorher, an gleichem Ort, mit gleich viel Kandidaten, Sympathisanten und Anhängern, gibt sich auch Regierungschef Juncker ganz luxemburgisch. Mit leisen Tönen stimmt er die Zuhörer darauf ein, dass die Wirtschaftskrise völlig neue Handlungsmuster erfordere, die niemand einfach aus dem Köcher ziehen könne. Van der Gern, die an der Regierung sitzt, die ganz genau wissen, wie er muss gemerkt werden, dann darf er nicht für das Herz fauschen. Wenn ihr gerne die an der Regierung hättet, die ganz genau wissen, was zu tun ist, dürft ihr weder die CSV noch mich wählen. Ich weiß es nicht. Ich habe Zweifel, was die richtige Politik ist. Ich sage euch nur so viel. Ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich weiß, was falsch ist. Ich weiß, was falsch ist. Öffentlich geäußerte Selbstzweifel im Wahlkampf der Popularität eines Jean-Claude Juncker tut dies keinen Abbruch. Weil das ist der beste Mann aus Luxemburg. Selbst im Luxemburger Süden, wo keine Bankentürme glänzen, sondern noch immer Stahl gekocht wird, vertrauen die Menschen auf die soziale Kompetenz des Spitzenkandidaten der Christsozialen. Der Herr Jean-Claude Juncker ist der letzte Sozialist im Luxemburger Land. Ein Herz-Jesus-Sozialist, ein gewiefter Taktiker sei er, sagen Freund und Feind übereinstimmend über den Spitzenkandidaten der CSV. Zwar hat die Europataglichkeit Junkers durch die von deutscher Seite angeschobene Steueroasendiskussion ein wenig gelitten, im Wahlkampf zu Hause hat ihn das jedoch gestärkt. Die Sozialisten wissen das und bringen sich als notwendiges Korrektiv einer übermächtigen CSV ins Spiel, Jean Asselborn. Die CSV ist immer gut, wenn wir dabei sind. Wenn wir nicht dabei sind, dann ist sie schwarz und unsicher. Wenn wir dabei sind, dann bekommt sie Röte und sie bekommt auch Dynamik eingeflößt. Und ich glaube sogar, dass die CSV das auch weiß. Umfragen im Vorfeld der Wahl bestätigen dies. Die Wähler hätten gegen eine Neuauflage einer Koalitionsregierung aus Christsozialen und Sozialisten nichts einzuwenden. In Krisenzeiten wünschen sich die Luxemburger keine Experimente. Erstmals seit langer, langer Zeit werden sie am Ende des Jahres kein Geld mehr übrig haben, das sie verteilen können, sondern sie werden mit den Folgen eines Staatsdefizits umgehen müssen. Probleme, die sich nach Auffassung der Opposition nur mit satten Mehrheiten lösen lassen. Gast Schibérien, Vorsitzender der ADR, der Alternativen Demokratischen Reformpartei. Ich bin sowieso der Meinung, dass die nächste Regierung eine stabile Regierung sein muss. Es kann keine Regierung sein mit einer knappen Majorität. Um die Probleme, welche auf den Staatshaushalt schon im Jahr 2009 zukommen werden, zu lösen. Der Ruf nach stabilen politischen Verhältnissen in der Krise spricht gegen ein Erstarken der kleineren Parteien, der ADR, der Grünen oder gar der Linken. Und ob die Liberalen als Wirtschaftspartei von der Krise profitieren werden, hängt nicht in erster Linie davon ab, ob der Wähler ihnen diese Wirtschaftskompetenz zubilligt, sondern der Erfolg einer Partei hängt in Luxemburg sehr stark vom personellen Angebot ab. Denn der Wähler darf nach Lust und Laune panaschieren. Das heißt, er kann von seinem Stimmenkonto bis zu 2 Stimmen jeweils auf verschiedene Kandidaten verteilen. Und das tut er lieber, als seine Stimmen zu kumulieren, also sie einer einzigen Partei anzuvertrauen. Aus diesem System folgt auch, dass es in Luxemburg vor der Wahl traditionell keine Koalitionsaussage gibt. François Bildchen, christsozialer Arbeitsminister in Luxemburg. Man soll noch immer zuerst mal den Wähler sprechen lassen, bevor man das Fell des Bären verteilt.